Teil 14 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Red Samis. Von einem eigensinnigen Kinde. Es war einmal ein Kind, eigensinnig, und tat nicht, was seine Mutter haben wollte. Da hatte der liebe Gott kein Wohlgefallen an ihm, und es ward krank, und kein Arzt konnte ihm helfen, und bald lag es auf dem Totenbettchen. Als es ins Grab versenkt war und Erde darüber gedeckt, kam auf einmal sein Ärmchen wieder hervor und reichte in die Höhe. Und wenn sie es hineinlegten und frische Erde darüber legten, so half das nicht, er kam immer wieder heraus. Da musste die Mutter selber zum Grab gehen und mit der Rute auf das Ärmchen schlagen. Und wie sie das getan hatte, zog es sich hinein und hatte nun erst Ruhe unter der Erde. Ende von einem eigensinnigen Kinde. Aufgenommen von Red Samis.